Auf den CSU-Vorsitzenden musste der chinesische Gast heute Nachmittag verzichten. Edmund Stoiber hatte seine Teilnahme am Treffen Semins mit mehreren Parteivorsitzenden abgesagt. Die Sondersitzung des Landtages zur Kirchpleite und Folgen hielt Stoiber in München. Zu der größten Unternehmenspleite Deutschlands in der Nachkriegszeit, noch dazu sozusagen auf bayerischem Boden, musste der Ministerpräsident Stellung nehmen und wohl auch verhindern, dass allzu viel Schatten auf den Kanzlerkandidaten fällt. Arne Wilsdorf in München, hat diese Landtagssitzung nun Aufschluss über Schuld und Unschuld gegeben oder nur die Bühne für einen auch innerbayerischen Schlagabtausch? Vor allem stand natürlich der innerbayerische Schlagabtausch im Vordergrund. Allerdings kamen auch einige interessante neue Fakten zutage, denn Edmund Stoiber sprach ja nicht zuerst. Er ließ erst seinen Wirtschaftsminister und seinen Finanzminister sprechen und beide beteuerten, dass die Arbeitsplätze wohl weitgehend gesichert werden könnten. Sie verlassen sich dabei auf die Aussagen der Banken und außerdem seien auch die Kredite, die die Bayerische Landesbank ja auch auf Betreiben der Staatsregierung an Kirch gegeben hat, sehr gut besichert. Mit Springer-Aktienpaketen, mit Formel-1-Rechten und so weiter. Und Kurt Faltlhauser, der bayerische Finanzminister, der auch im Kreditausschuss der Landesbank sitzt, der würde das gerne nochmal so machen. Für diese Aussagen hat der Fraktionschef der SPD im Bayerischen Landtag, Franz Margit, natürlich nur Spott über. Er sagt, anscheinend war ja gar nichts und die Kirchmedia hat eigentlich nur aus Jux und Dollerei Insolvenz angemeldet. In Wahrheit hat der gestern gestellte Insolvenzantrag der Kirchgruppe und ist dieser Insolvenzantrag ein absoluter Totalschaden für die bayerische Medienpolitik. Diesen Vorwurf wollte natürlich Edmund Stoiber dann doch nicht auf sich sitzen lassen und trat ans Rednerpult und sagte, dass sich die Anstrengungen der bayerischen Staatsregierung natürlich gelohnt hätten. In den letzten 20 Jahren wurden allein 100.000 Arbeitsplätze im Medienbereich in Bayern geschaffen und damit sei man nach wie vor in Deutschland Spitze. Die wirtschaftliche Dynamik Bayerns ist ungebrochen. Jeder vierte Arbeitsplatz, der seit 1998 in Westdeutschland neu geschaffen worden ist, ist hier in Bayern entstanden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Letztes Jahr wurden sogar 46% der neuen Arbeitsplätze Westdeutschlands in Bayern geschaffen. Und 21% der Unternehmensgründungen entfallen alleine auf Bayern. Ich sage das nur deswegen, weil ich mir keine Kritik gefallen lasse von Herrn Schröder, der in seinem Verantwortungsbereich bei weitem nicht das aufzuweisen hat, was wir hier in Bayern aufzuweisen haben. Und auch die Kredite bei der Bayerischen Landesbank seien sicher, genauso sicher wie bei den anderen Privatbanken, die ja auch Millionen Kredite gegeben hätten. Und außerdem sei die Bayerische Landesbank ja damit nur eine Bank unter anderen. Auch die Fraktion der Grünen meldete sich zu Wort mit ihrer finanzpolitischen Sprecherin Emma Kellner. Und sie sagte, für Handwerker sei es schwierig, Kredite zu bekommen. Aber die Bayerische Landesbank, sie lobt jederzeit Kredite aus. Und das sei Spätzlwirtschaft, weil ja Kirch ein enger Freund der CDU-CSU-Politik sei. Colin Powell beabsichtigt, in den kommenden Tagen mit Yasser Arafat zusammenzutreffen. Das sagte der US-Außenminister heute Nachmittag nach einer mehrstündigen Unterredung mit dem ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak in Kairo. Zuvor wird Powell in Madrid mit Vertretern der Europäischen Union, UN-Generalsekretär Kofi Annan sowie seinem russischen Amtskollegen Igor Ivanov zusammenkommen. Dann komme ich nach Jerusalem zu Gesprächen mit dem Regierungschef und ich beabsichtige, den Vorsitzenden Arafat zu treffen. Damit hat sich der US-Außenminister erstmals verbindlich zu einem möglichen Gespräch mit dem Palästinenserführer geäußert. Zu Beginn seiner Vermittlungsmission im Nahen Osten hatte Powell ein Treffen mit dem Palästinenserführer noch davon abhängig gemacht, ob es die Umstände erlauben. Außenminister Powell wiederholte heute in Kairo nicht die Worte von Präsident Bush, wonach Arafat nicht mehr als vertrauenswürdiger Verhandlungspartner angesehen werde. Die Palästinenser sehen in Arafat ihren Führer. Es ist an den Palästinensern, darüber zu befinden, wer ihre Führer sind. Ob nun gewählt oder nicht, er hat von den Palästinensern die Führerschaft angetragen bekommen. Und das anerkenne ich auch als solches. Die Chancen auf eine erfolgreiche Vermittlung zwischen den beiden Konfliktparteien sind damit gestiegen. Powell kommt mit diesen Zugeständnissen an seine arabischen Gesprächspartner, seinem wichtigsten Ziel, ein erhebliches Stück näher, die Lage im hochexplosiven Nahen Osten zu entschärfen. Die USA, so Powell, seien fest entschlossen, Israel zum Rückzug aus den wiederbesetzten Palästinensergebieten zu bewegen. Our concern and the reason we are acting so aggressively now with respect to weshalb wir jetzt so sehr darauf drängen, dieses Eindringen zu beenden, ist, weil wir glauben, dass dieses Eindringen auf die arabische Welt und den Rest der Welt sehr negativen Einfluss haben wird hinsichtlich der israelischen langfristigen Interessen, hinsichtlich Israels Interessen mit seinen Nachbarn und hinsichtlich der langfristigen US-Interessen in der Region. US-Außenminister Powell im Bericht von Reinhard Baumgarten aus Kairo. Der amerikanische Außenminister nähert sich also bei seiner Nahostmission so langsam seinem eigentlichen Zielgebiet Israel und den palästinensischen Gebieten. Dort allerdings gibt es eben wenig Anzeichen dafür, dass Ministerpräsident Sharon ernsthaft an einen raschen Rückzug aus allen neu besetzten Gebieten denkt. Rückzug dort, neuer Einmarsch an anderer Stelle. Und nachdem aus dem Flüchtlingslager Jenin der Tod mehrerer israelischer Soldaten gemeldet wurde, dürfte an ein Einlenken Scharons kaum zu denken sein. Carsten Kühntop. Das Flüchtlingslager Jenin ist am Nachmittag gefallen. Doch der Preis, den Israel dafür bezahlt hat, ist hoch. Während der Gefechte in Jenin sind heute Morgen 13 israelische Soldaten ums Leben gekommen. Es ist der höchste Verlust bei einem einzigen Vorfall seit Beginn der Intifada im September 2000. Die Armee gab diese Informationen erst am Nachmittag frei. Die Truppen, bei ihnen handelte es sich um Reservisten, starben, als ein Gebäude, in das sie eingedrungen waren, nach einer großen Explosion über ihnen zusammenstürzte. Palästinensische Milizionäre hatten den Truppen dort offenbar eine Sprengfalle gelegt. Das israelische Fernsehen berichtet, die Kämpfe in dem Flüchtlingslager seien nun zu Ende. Die Armee habe Jenin komplett eingenommen. Während der letzten Tage waren bereits 9 Soldaten in den Haus-zu-Haus-Kämpfen ums Leben gekommen. Unter den Palästinensern, die sich im Flüchtlingslager verschanzt hatten, ist der Blutzoll offenbar wesentlich höher. Die Nachrichtenagentur dpa berichtet unter Berufung auf palästinensische Angaben, in Jenin habe es heute hunderte palästinensische Tote und Verletzte gegeben. Knapp eine Woche lang hatten palästinensische Milizionäre erbitterten Widerstand gegen die anrückenden Truppen geleistet. Um den Widerstand zu brechen, hatten israelische Kampfhubschrauber heute praktisch ohne Unterlass Raketen in das Lager gefeuert. Gekämpft wurde zum Schluss in einem Viertel, das gerade einmal 70 mal 70 Meter groß war. Israels Außenminister Shimon Peres hat unterdessen bestritten, die Vorfälle in Jenin als ein Massaker bezeichnet zu haben. Peres erklärte, er habe sich vielmehr besorgt geäußert, dass die palästinensische Propaganda das Vorgehen der israelischen Truppen als Massaker darstellen könnte. Die Tageszeitung Haaretz hatte hingegen heute berichtet, Peres mache sich Sorgen um die Reaktionen in der Welt, wenn das wahre Ausmaß des israelischen Militäreinsatzes in Jenin ans Tageslicht komme. Im kleinen Kreis spreche Peres von einem Massaker. Am Morgen schloss die Armee ihren Rückzug aus den Städten Tulkarem und Kalkilja ab. Nun stehen die Truppen direkt vor den Grenzen dieser Städte. Man habe den Sperrgürtel verstärkt, erklärte die Armee. Vor dem Abrücken sprengten Soldaten in Tulkarem noch ein Gebäude der Palästinenserbehörde in die Luft. Es gab Gefechte. Verteidigungsminister Ben Eliezer hatte den Abzug gestern am späten Abend angekündigt und gesagt, man habe der terroristischen Infrastruktur in Tulkarem und Kalkilja einen schweren Schlag versetzt. Zahlreiche mutmaßliche Terroristen seien festgenommen und Waffen seien konfisziert worden. Während die Panzer- und Truppentransporter die beiden Städte verließen, rückte die Armee jedoch für einige Stunden in die Ortschaft Dura bei Hebron ein. Bei Gefechten gab es palästinensischen Angaben zufolge mindestens 2 palästinensische Tote. Auch im Gazastreifen drangen israelische Truppen in einer kleineren Aktion auf palästinensisches Gebiet vor. Israel sendet den Amerikanern also gegensätzliche Signale. Mit dem Abzug aus Tulkarem und Kalkilja kommt man dem engsten Verbündeten entgegen. Präsident Bush hatte mehrmals und sehr deutlich ein sofortiges Ende der Militäroffensive verlangt. Gleichzeitig aber will Israel wohl deutlich machen, dass die Entscheidungen über den Einsatz der Armee in Jerusalem und nicht in Washington fallen. Nach wie vor ist nicht abzusehen, wann die Offensive beendet ist. Carsten Kühntop aus Tel Aviv. Die internationalen Bemühungen um eine Lösung des Nahostkonflikts auf lange Sicht halten unterdessen an. Der Vorschlag für eine internationale Schutztruppe bedarf gewiss noch mehr als längerer Diskussionen. Skeptisch äußerte sich beispielsweise heute der israelische Gesandte in Deutschland, Mordechai, dazu. Und auch der sogenannte Fischer-Plan, ein 7-Punkte-Papier des deutschen Außenministers, stieß in Israel auf, sagen wir mal, zurückhaltendes Interesse. Die EU hat das Papier begrüßt. Es soll in engen Kontakten mit den USA, Russland, Frankreich und dem UNO-Generalsekretär entstanden sein. Näheres dazu von Dirk Müller. Für den deutschen Außenminister ist es lediglich ein Ideenpapier, ein Papier, das er seinen Amtskollegen in der nächsten Woche in Brüssel vorstellen will. Im Vorfeld hatte sich der Grünen-Politiker allerdings mit den anderen Akteuren der Staatengemeinschaft abgesprochen. Zahlreiche Telefonate mit Washington, Moskau, Paris und Madrid als Sitz der derzeitigen EU-Präsidentschaft sowie mit den Vereinten Nationen in New York. Präsident Bush hat eine, wie ich finde, wegweisende Rede gehalten, in der er das Ziel definiert hat, nämlich Israel mit einem Nachbarstaat Palästina in friedlicher Koexistenz nebeneinander leben, vielleicht eines Tages miteinander lebend und verbunden in gemeinsamer Sicherheit. Und das sieht das 7-Punkte-Papier Fischers vor. Zunächst geht es um einen Waffenstillstand, dann um die vollständige räumliche Trennung der Konfliktparteien. Sprich, die Israelis müssen sich aus den besetzten Gebieten zurückziehen und die umstrittenen Siedlungen in den Westbanks aufgeben. Gleichzeitig rufen die Palästinenser einen vorläufigen demokratischen Staat Palästina aus. Ein Schritt, der entgegen den Überlegungen in der Vergangenheit jetzt bereits zu diesem frühen Zeitpunkt erfolgen soll. Vor allem die USA, aber auch die EU, Russland und die Vereinten Nationen sollen als internationale Garantiemächte den Friedensprozess sichern, umsetzen und überwachen, notfalls auch mit militärischen Mitteln. Beide Konfliktseiten werden aufgefordert, der Gewalt abzuschwören, zugleich jedoch alle terroristischen Aktionen streng zu verfolgen und zu bestrafen. Hinzu kommt die gegenseitige Anerkennung des Existenzrechts. Neben der politischen gehören wirtschaftliche Entwicklungsperspektiven, insbesondere für die Palästinenser, ebenfalls dazu. Eine mögliche internationale Friedenstruppe für den Nahen Osten wirft in Berlin freilich die Frage auf, welche Rolle kommt dabei auf die Bundeswehr zu? Deutsche Soldaten möglicherweise nach Israel? Der Kanzler ist skeptisch und unterstützt seinen Außenminister. Ich denke, er hat zunächst einmal nicht von deutscher Beteiligung gesprochen, aus guten Gründen nicht. Definitiv ausgeschlossen ist ein deutsches Engagement jedoch nicht, fügte Gerhard Schröder an. Auch die Unionsparteien wollen zum jetzigen Zeitpunkt jede Option ernsthaft prüfen. Friedrich Merz pocht jedoch auf die politische Komponente als ersten Schritt. Zunächst einmal muss Deutschland zusammen mit der Europäischen Union ein Konzept haben. Dann müssen wir gemeinsam mit Amerika, mit dem russischen Staatspräsidenten und den Vereinten Nationen eine politische Konzeption haben. Und dann sollte man über militärische Interventionen reden in der Reihenfolge und nicht umgekehrt. Skepsis hingegen auch beim CDU-CSU-Fraktionschef über eine Beteiligung deutscher Soldaten. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die deutsche Bundeswehr jetzt noch einmal einen weiteren Auslandseinsatz geschickt wird. Wir alle wissen, und der Verteidigungsminister hat es gestern auf der Kommandeurstagung ja selber gesagt, dass die Bundeswehr an der Grenze angelangt ist, dessen, was sie leisten kann. Ich kann mir zum jetzigen Zeitpunkt kaum vorstellen, dass es einen weiteren Einsatz gibt. In dieser Region ist er nun wahrlich, auch gerade für deutsche Soldaten, der schwierigste. Aber auch Friedrich Merz sagt, ausgeschlossen ist nichts. Kein Kommentar an der Spree jedoch zu einem Bericht der Financial Times Deutschland. Danach soll der Bundessicherheitsrat seit 3 Monaten keine Waffenlieferungen mehr nach Israel zulassen.